Erster jeder Hohepriester ist ein Mensch. Er hilft anderen Menschen bei Gott. Er bringt Gaben und Opfer für ihre Sünden. Zweiter der Hohepriester versteht Menschen, die Fehler machen. Er weiß, dass er selbst auch schwach ist. Dritter deshalb muss der Hohepriester für andere Menschen und für sich selbst Opfer für Sünden bringen. Vierter niemand kann selbst Hohepriester werden. Gott muss ihn rufen. So war es auch bei Aaron. Fünfter auch Jesus hat sich nicht selbst zum Hohepriester gemacht. Gott hat zu ihm gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gemacht. Sechster Gott sagt auch, du bist für immer Priester. Du bist wie Melchisedek. Siebter als Jesus auf der Erde war, hat er zu Gott gebetet. Er hat geweint und um Hilfe gebeten. Gott konnte ihn vor dem Tod retten. Gott hat ihn erhört, weil Jesus Angst hatte. Achter Jesus war Gottes Sohn. Aber er hat durch sein Leiden gelernt, Gott zu gehorchen. Neunter Jesus ist vollkommen geworden. Er ist jetzt für alle, die ihm gehorchen, der Grund für ewiges Leben. Zehnter Gott hat Jesus als Hohepriester begrüßt. Jesus ist wie Melchisedek. Elfter es gibt noch viel mehr zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr nicht gut zuhört. Zwölfter eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein. Aber ihr müsst erst die einfachen Dinge über Gott lernen. Ihr braucht Milch statt fester Nahrung. Dreizehnter wer nur Milch trinkt, versteht Gottes Wort nicht. Er ist noch wie ein kleines Kind. Vierzehnte feste Nahrung ist für erwachsene Menschen. Sie können Gut und Böse unterscheiden, weil sie geübt sind.